schlechtes Gewissen hat dich erledigt. Ich sag dir ins Gesicht, Verräter wie dich, ja, die brauchen wir nicht. Ich sag dir ins Gesicht, Verräter wie dich, ja, die brauchen wir nicht. Man überlegt sich vorher, wie es weitergeht. Deine Freunde zu verraten, für nichts auf dieser Welt. Nicht für großen Reichtum und nicht für teures Geld. Ich sag's dir ins Gesicht, Verräter wie dich, ja, die brauchen wir nicht. Ich sag's dir ins Gesicht, Verräter wie dich, ja, die brauchen wir nicht. Yeah.